Achtes Kapitel. Zufriedenheit ist Gottes Gnade. Nach dem hinduistischen Konzept enthält unser Körper 5 Naturelemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Das Ich ist unsterblich. Das Ich ist die Seele. Die Seele ist die Manifestation, die Erscheinung Gottes und die Macht Gottes. Aber Gott ist das einzige ewige Element. Die ewige Zufriedenheit ist Gott. Jeder Mensch wünscht sich, göttlich zu sein, denn sein originelles Wesen ist Fröhlichkeit. So versucht er, fröhlich und zufrieden zu sein. Wenn wir unzufrieden sind, sind wir rastlos und denken, dass etwas im Leben fehlt. Gott hat Menschen mit einem bestimmten Zweck erschaffen. Der Zweck ist Vollkommenheit. Gott möchte, dass der Mensch nach Vollkommenheit strebt, um so froh und glücklich ewig leben zu können. Der Glaube und die Hingabe an den heiligen Schöpfer machen den Weg frei für den ewigen Frieden, wenn wir die Hindernisse auf dem Weg erkennen. Der freie Wille ist das große Geschenk Gottes. Er hat dir Möglichkeiten und viel Auswahl gegeben. Er erlaubt dir zu tun, was du willst. Er überlässt dir die Wahl. Aber was du auch tust, tue es mit völliger Hingabe zu Gott. So folgt dir der Erfolg ohne innere und äußere Konflikte. Ein armer Schauspieler spielt auf der Bühne die Rolle eines Königs. Er vergisst dabei aber nicht, dass er in Wirklichkeit ein armer Mensch ist. Wir müssen im irdischen Leben mehrere Rollen spielen. Unsere Seele spielt alle diese Rollen. Die Seele oder das Ich ist getrennt von den Rollen. Du sollst diese Trennung wahrnehmen. Wir können eine Beziehung zu vergänglichen Dingen haben, aber wir sollten dessen bewusst sein, dass diese Dinge vergänglich sind und dass sich mit der Zeit alles verändert. Illusionen sind oft schön, aber doch vergänglich. Am Ende stehen wir vor der Traurigkeit. Wir sollen uns bewusst sein, dass wir kurzfristigen Freuden hinterherlaufen. Gib es auf, und damit wird das Leben einfach, ohne Chaos und Konflikte.